Hamburger Post bekommen. Diese eine Sache. Ich glaube, die werden mir auch noch Post schicken. Auf jeden Fall. Der deutsche Staat wird uns den Arsch ficken jetzt, Digga. Zu viel vom J.J., zeitlos in Spielung. Depression, Lähmung, Gefühl, keine Regung. Doch bleib in Bewegung, fesselt Bewährung. Gehasst von der Kripo, mein Kopf auf dem Beton. Der Kreislauf, hier raubt mir die Energie. Zu negativ, Medizin, Hennessy. Die Straße, sie fickt hat, doch gib mir viel. Jeder legt Auge, zieht mit in dem Teufelsspiel. Louis, ein Member, das ist meine Welt. Familie, Lupo, macht gemeinsam Geld. Im Notfall stich, da glaubt mir keiner Bild. Flaschen schmettern, Bruder, fällt bis der letzte fällt. Sufextase, Rata, Public, nachts am Blocker. Steh mein Mann hier, Wallah, seid ihr stolz von Papa. Mosambik, jetzt Mamba, trag im Herzen. Mama, deb mich durcheinander, bald schon wird es anders. Tagelang auf, die Kälte im Kopf. Kriege für Stoff, Paras am Block. Wieder beim Grott, der Glaube an Gott gibt mir Hoffnung im Loch. Pluto, Akte verkauft, ich begreif es doch. Seele wird krank, sag, was bleibt mir noch? Mein Hunger und Bunker im fünften Stock. Ist das Bruder, was unendlich Fufu kommt. Die Seele, sie schwebt, die Schose, das Leben am Block ist nicht ohne. Von Kripus verfolgt, tagelang so vor, man fehlt dir die Kohle. Es gibt sie, die viel, Shaitan geflüstert, dann fick dich die Droge. Psychose, Psychose, Nero, Psychose, Psychose. Die Seele, sie schläft, Psychose, das Leben am Block ist nicht ohne. Von Kripus verfolgt, tagelang so vor, man fehlt dir die Kohle. Es gibt sie, die viel, Shaitan geflüstert, dann fick dich die Droge. Psychose, Psychose, Nero, Psychose, Psychose. Kalas Habibo, ich will weg hier, vor dem Horizont seh ich nur Dreck hier. Die Nächte werden lang, es wird eng hier, guck Perspektiven, verkackt die Zeit, rennt hier. Befleckte Hände durch Geschäfte, Hände zum Rücken und Köpfe an Wände. Was für Zurückland, die Zeit ist verschwendet, man wird dir verrückt, guck die Küche verpestet. Papa, tut mir leid, doch Leben ist nicht leicht. Ständig Sorgen für Kopf, keine Zeit. Ich hoffe, es kommt der Tag, an dem du mir verzeihst. Ich hoffe, es kommt der Tag, wo Mama nicht mehr weint. Pfleg meinen letzten Traum, ich weiß, es kommt die Zeit. Es kommt der Tag, wo Gott Glück verleiht. Mir die Augen öffnet, mir die Wege zeigt. Mir die Wunden näht und mir die Kraft verleiht. Mann, Nico. Die Seele, sie schläft, die Schose, das Leben am Block ist nicht ohne. Von Kripus verfolgt, tagelang so vor, man fehlt dir die Kohle. Es gibt sie, die viel, steht an geflüstert, dann fick dich die Droge. Psychose, Psychose, Nero, Psychose, Psychose. Die Seele, sie schläft, Psychose, das Leben am Block ist nicht ohne. Von Kripus verfolgt, tagelang so vor, man fehlt dir die Kohle. Es gibt sie, die viel, steht an geflüstert, dann fick dich die Droge. Psychose, Psychose, Nero, Psychose, Psychose. You sleep with a good conscience, you don't have nightmares. And hell is when you sleep, the last thing you see is all the fucked up things you did in your life. And you see over and over again. Cause you don't burn. Cause if that's the case, it's hell on earth. Cause bullets burn. You know what I mean? It's people that got burned in fires. That means they went to hell already. You know what I mean? All that is here. So what else? What do you got there? Die Schose, die Schose. Die Seele, sie schläft. Die Schose,